Yeah. Ich schreibe auf, was im Ghetto passiert. Ich bin so extrovertiert, mein Elektro-Ghetto-Ghetto regiert. Guck mich an, wer ist cool, so wie ich? Der mit deiner Bitch seinen Fußboden wischt dich. Bleib hart hier, fick dein Hartz IV. Der Drahtzieher sitzt beim Barbier. Yeah, ich bin das Alpha-Tier. Und du wanderst in den Shredder, so wie Altpapier. Sony Black ist mein Alias, Nike Town Adidas. Auch wenn du kein Abi hast, guck, dass du Masari machst. Auf einmal ist hier jeder hart. Doch du wirst rot, so wie Mediamarkt. In meiner Gegend. Yeah, ich bin ein Bestseller-Autor und du gehst unter wie beim Tauchsport. Die Kids glauben mir aufs Wort, weil ich ausdrücke, was ich bin. Such dir eine Brücke und dann spring. Ich bin der letzte echte Cowboy, John Wayne, La Familia, Johnny Fontaine. Meine Freunde haben Narben im Gesicht. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich bin der letzte echte Cowboy, John Wayne, La Familia, Johnny Fontaine. Meine Freunde haben Narben im Gesicht. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Yeah. Ich bin erbarmungslos, zieh die Nase Koks, halt den Parkverbot, Überfall, Arme hoch, Waffen, Drogen, Kriminalität. Ich geh in den Ruhestand, wenn Shinny Platin geht. Du schwuler Ministrant, ihr seid intrigant. Ich komm mit Bazooka in die Bank, Immigrant. 10 Mille in der Jeans, keine Seltenheit. Spar dir deine Tränen und dein Selbstmitleid. Du hast sowieso zu tun, was der Gangleader sagt. Ich komm im gepanzerten Benz wie der Papst. Ich bin immer noch der Junge, der das Age an die Fixer vertickt. Dein Opa wünscht sich wegen mir Hitler zurück. Ich bin dieser Typ mit dem Erfolgsrezept. Und echte Männer lutschen nicht Erfolger weg. Deine Gang sind 101 Dalmatiner. Ich schieß auf deine Füße und du wirst so Ballerina. Ich bin der letzte echte Cowboy, John Wayne, La Familia, Johnny Fontaine. Meine Freunde haben Narben im Gesicht. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ich bin der letzte echte Cowboy, John Wayne, La Familia, Johnny Fontaine. Meine Freunde haben Narben im Gesicht. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist.